Abschnitt 33 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Teil 4. Wie dick ist das grönländische Inlandseis? Die Oberfläche des Inlandseises. Wie dick ist das grönländische Inlandseis? Dies ist eine Frage, deren Beantwortung von höchstem Interesse sein würde. Leider ist dies jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen, denn eine solche Messung würde mit ungeheuren Schwierigkeiten verknüpft sein. Ich habe bereits früher erwähnt, dass Grönland in Bezug auf seine Gebirgs- und Höhenverhältnisse wahrscheinlich große Ähnlichkeiten mit Norwegen hat. Gehen wir von diesem Gesichtspunkt aus und denken wir uns Norwegen mit einer ähnlichen Eisschicht bedeckt wie Grönland, so werden wir sehen, dass selbst unser höchster Berg, der Galhöppingen, 2560 Meter, unter Schnee kommen würde, wenn er dem Höhenrücken so nahe läge. Unter Stellen wie Filefjeld und Hardangervidden würde der Gletscher 1300 bis 1600 Meter dick sein, über dem Boden von Valdas, Haldingdal, Gudbrandsdalen und so weiter würde er wenigstens 1900 bis 2200 Meter dick sein. An einigen Stellen, wie über Njøsen, Randsfjorden und anderen, würde die Schicht noch dünner werden, während sie an anderen Stellen wie über den Gebirgsrücken zwischen den Tälern dünner werden würde, doch nur um 1000 bis 2000 Fuß. In Grönland muss ja ein ähnliches Verhältnis herrschen. Und wenn wir uns auch vorstellen können, dass das Festland dort zum Teil ein wenig höher als in Norwegen sein kann, so wird doch der Boden der Täler dort in der Regel kaum mehr als 700 bis 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Und über diesen Tälern haben folglich die Gletscher eine Dicke von ungefähr 1700 bis 2000 Meter, während sie ja an anderen Stellen dünner sein können. Der Druck, den ein Gletscher von 2000 Meter Dicke ausübt, ist jedenfalls nicht geringer als 160 Atmosphären. Und wenn sich eine solche Masse über ihre Unterlage hin bewegt, wird man leicht verstehen können, dass sie eine mächtige Kraft besitzen muss, mit der sie scheuert und losreißt und alle hervorragenden Unebenheiten mit sich fortführt. Auf diese Weise müssen die sich stets der Küste zu bewegenden Gletscher sehr wohl imstande sein, im Laufe der Zeit die Täler zu vertiefen und zu vergrößern, durch die sie sich bewegen. Und je tiefer die Täler werden, desto dicker werden auch die Gletscher und desto größer wird ihr Druck und ihre aushöhlende Fähigkeit. Auf die Weise wird es leicht verständlich sein, weshalb die Gletscher die ganze Unterlage nicht gleichmäßig ausgraben können. Ihre Wirksamkeit muss sich mehr und mehr auf die Stellen konzentrieren, wo sich Unebenheiten und Täler befanden, ehe sich die Gletscher bildeten. Die grabende Fähigkeit ist natürlich nicht allein von der Dicke des Gletschers abhängig, sondern auch von der Schnelligkeit der Bewegung. Diese muss naturgemäß an dem äußeren Rand des Gletschers größer sein als im Innern, da der Widerstand dort am geringsten und die Niederschläge am größten sind. Auf der anderen Seite aber ist die Kraft am Rande geringer als weiter nach innen zu. Infolgedessen befindet sich die größte grabende Fähigkeit dort, wo das Produkt dieser beiden Faktoren am größten ist, nämlich eine Strecke von dem Rand des Gletschers entfernt. Das Eis hat sicher zu dieser seiner Arbeit auf dem unterliegenden Grunde eine bedeutende Hilfe in dem Wasser und den Bächen, welche durch Schmelzen der Eisdecke nach unten zu entstehen und auf die wir später zurückkommen werden. Als vorzügliches Beispiel für die Gewalt, mit welcher die Wandergletscher ihre Ausgrabungen vorzunehmen vermögen, kann das Vaigat in Nordgrönland angeführt werden. Jener wohl 20 Meilen lange und 2 Meilen breite Sund, der von der Diskobucht in nordwestlicher Richtung zwischen die Disko-Insel und die Halbinsel Nuksuak nach dem Meere zu einschneidet. Wie Professor Amund Helland bereits angeführt hat, kann kein Geologe, der sich der Mühe unterzieht, die Verhältnisse zu untersuchen, in Zweifel darüber sein, dass die merkwürdigen Schichten aus der Kreidezeit und der Tertiärzeit, siehe den Anfang dieser Beilage, sowie die darüberliegenden jüngeren basaltischen Gebilde, die ungefähr in gleicher Höhe zu beiden Seiten dieses mächtigen Sundes auftreten, einmal ein zusammenhängendes Ganze gebildet haben. Der Sund kann unmöglich älter sein als die Bergarten, welche seine beiden Seiten bilden. Da einzelne der Tertiärbildungen sehr späten Ursprunges sind, in Klammern sie gehören jedenfalls dem spätesten Teil der Miozänenzeit an, und da diese Schichten außerdem mit mächtigen Basaltschichten bedeckt sind, so muss die Bildung des Vaigats ganz neueren Datums sein, und wir kennen keine anderen Kräfte, die es gebildet haben können, als eben die Wandergletscher. Es ist allerdings eine gewaltige Arbeit, die sie hier vollführt haben. Da die Basaltschichten zu beiden Seiten des Sundes in einer Höhe von 1000 bis 1500 Metern und mehr emporragen, und da der Sund selber tief ist, so muss die Steinmasse mindestens eine Dicke von 2000 Metern, eine Breite von 2 Meilen und eine Länge von mehr als 20 Meilen gehabt haben, welche den Sund ausfüllte und die durch die Tätigkeit des Eises fortgeführt wurde. Einen Einfluss anderer Art muss eine so mächtige Eisdecke dadurch auf die Unterlage haben, dass sie dieselbe niederdrückt. Hierdurch hat man auch die nach der Eiszeit eingetretene Senkung des Landes, die man an verschiedenen Stellen zu bemerken glaubte, zu erklären gesucht. Da die Gebirgsunterlage jedenfalls bis zu einem gewissen Grade elastisch ist, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Steigung des Landes, die nach der Eiszeit in Europa und in Amerika sowie auch nach der früheren größeren Verbreitung des Eises in Grönland vor sich gegangen ist, sich dadurch erklären lässt, dass sich das Land gehoben hat, nachdem sich das Eis zurückzog und der Druck geringer wurde. Dass sich dies wirklich so verhalten muss, scheint Kandidatus A.M. Hansens Untersuchungen der Strandlinien in Norwegen zu bestätigen. Diese beweisen nämlich ganz deutlich, dass das Land sich nach innen zu, wo also die Eisdecke am dicksten ist und der Druck am größten war, mehr gehoben hat als nach dem Meeresrande zu. Es scheint sogar ein fast konstantes Verhältnis zwischen dem Steigen und dem Abstande von der äußeren Küstenlinie zu bestehen. Fußnote: Diese Untersuchungen werden in den nächsten Heften des Archivs für Mathematik und Naturwissenschaften, Band 14 und 15, veröffentlicht werden. Ende der Fußnote. Dies kann, wie Hansen meint, möglicherweise auch die Bildung der Terrassen erklären. Da man nämlich kaum annehmen kann, dass die Abnahme des Eises ganz gleichmäßig vor sich gegangen ist, so kann sich auch das Land nicht gleichmäßig gehoben haben. Es hat Perioden in den klimatischen Veränderungen gegeben und wahrscheinlich auch Zeiten, in denen sich die Gletschermassen sehr wenig verringerten oder gar wieder wuchsen. Infolgedessen hat sich das Land in einem einigermaßen konstanten Niveau erhalten. Während solcher Zeiten sind die Terrassen entstanden und je nach der Dauer der Perioden größer oder kleiner geworden. Dann sind Perioden mit einer Abnahme der Gletschermassen und einer entsprechend stärkeren Steigung des Landes gekommen. Während dieser Perioden ist die Bildung der Terrassen wenigstens teilweise unterbrochen worden. Um einen richtigen Eindruck von dem Einfluss des Inlandseises in dieser Beziehung wie von seinen grabenden Fähigkeiten zu bekommen, muss man bedenken, dass das grönländische Inlandseis im Verhältnis zu dem, welches Europa und Amerika bedeckte, nur klein ist. Es ist auch jetzt längst nicht mehr so groß wie damals, als es Grönlands äußerstes Küstenland vollständig bedeckte. Was ferner mit dazu beigetragen haben muss, dass das Land gestiegen ist, nachdem es mit Eis bedeckt war, ist die Verringerung des Druckes, die dadurch entstanden ist, dass die Decke an der Unterlage gezehrt und Material mit sich fortgeführt hat. Dass die dadurch entstandene Verringerung des Druckes nicht ganz unbedeutend ist, kann man an den Unmengen von Kies und Steinen erkennen, die von Skandinavien nach Russland, Dänemark und die norddeutschen Ebene übergeführt sind. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass eine solche Steigung ja teilweise auch nur scheinbar sein kann, indem nicht das Land gestiegen, sondern das Meer gefallen ist. Man hat nämlich nachgewiesen, dass das Land eine Anziehungskraft auf die See ausübt, so dass der Meeresspiegel in der Nähe von steilen, hohen Gebirgsländern höher liegt als anderswo. Etwas Ähnliches würde auch der Fall sein, wenn das Land aus Eis bestände. Es ist klar, dass je größer die Masse des Landes oder auch des Eises ist, desto stärker wird die Anziehungskraft, desto höher die Lage des Meeresspiegels. Wenn nun, so wie dies nach der Eiszeit der Fall war, die Masse des Landes durch das fortgegrabene Material und das Verschwinden des Eises verringert worden ist, so ist auch die Anziehungskraft kleiner geworden und der Meeresspiegel tiefer gesunken. Dass dies jedoch nicht hinreicht, um die beobachteten Veränderungen zu erklären, geht deutlich aus Hansens früher erwähnten Strandlinie-Untersuchungen hervor. Denn nach diesen müsste nämlich das Sinken der See regelmäßig zwischen den Fjorden und in einem dem Abstande von der Außenküste entsprechenden Verhältnis zugenommen haben. Allerdings muss die Anziehungskraft in den Fjorden etwas stärker sein, Aber der Unterschied genügt keineswegs, um die vorliegenden Beobachtungen zu erklären, wie auch die ganze Verringerung der Anziehungskraft durchaus nicht imstande sein kann, ein Sinken zu verursachen, das groß genug ist, um ein scheinbares Steigen bis zu 700 Fuß zu erklären. Von den Einwendungen, die dagegen erhoben sind, dass das Verschwinden des Eises die Ursache zu dem Steigen des Landes sein kann, will ich diejenigen erwähnen, dass man in Schweden postglaziale Hebungen des Landes nachgewiesen hat. Diese scheinen sich meiner Ansicht nach sehr gut dadurch erklären zu lassen, dass sich, lange nachdem das Eis sich aus dem südlichen Schweden zurückgezogen hatte, noch größere Überreste desselben in Norwegen und Nordschweden fanden, und das Verschwinden dieser Überreste hat die schwedischen postglazialen Hebungen hervorgebracht. Schwieriger zu erklären sind die in Asien nachweisbaren Landhebungen, denn hier hat ja keine Eisperiode stattgefunden. Man kann sich indessen denken, dass das Regenwasser und die Bäche an dem Lande gezehrt und seine Masse so verringert haben, dass ein merkbares Steigen dadurch hervorgerufen wurde. Dies muss hauptsächlich in nördlichen Ländern der Fall sein, wo die Wirksamkeit des Wassers infolge der Kälte am größten ist. Dass das Zehren des Meeres an den Küsten von Island und den Färöern, wie bereits früher, Band 1, Seite 135, erwähnt ist, das Steigen derselben und dadurch die schräge Lage der Basaltschichten auf diesen Inseln verursacht haben kann, scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, welchen Einfluss die Erosion in dieser Beziehung haben kann. Dass Grönlands Steigung in der Regel bedeutend geringer ist als Skandinaviens, stimmt auch durchaus mit der hier besprochenen Erklärung überein. Denn Grönlands Inlandseis ist gewiss selbst in seiner größten Ausbreitung nicht so mächtig gewesen wie das skandinavische und nordeuropäische. Außerdem hat sich das grönländische Inlandseis bisher nur teilweise zurückgezogen und es ist noch eine große Aussicht auf eine Steigung des Landes bis zum völligen Schmelzen des Eises vorhanden. Mag sich nun das Land auch augenblicklich im Sinken befinden, wie einzelne Gelehrte anzunehmen geneigt sind, oder im Stillstand, so ist das hier von nur geringem Interesse. Denn in diesem Falle hätten wir nur einen Beweis dafür, dass sich das Inlandseis augenblicklich in einer Periode befindet, in der es wächst oder seine gleiche Höhe behält. Dass es jedenfalls jetzt nicht sonderlich in der Abnahme begriffen ist, darüber werde ich mich später noch auslassen. Ende von Abschnitt 33, gelesen von Jessi Dessa-Roßlau im Februar 2025.